Hallo und willkommen zu Redneck Seht ein. Diesmal wieder dabei der Burax, aka Leander. Oh. Leander. Hi. Ich bin der Toast Bro, aka Magnus. Guten Tag. Der Rupert, wenn wir halt, na, es fängt schon mal gut an. Der Rupert-Spieler, aka Nils. Hallo. Und ich, also Rednecks, aka Tom. Später sollte auch hoffentlich noch der Psycho Soldier wieder zu uns stoßen. Und ja, werden wir mal sehen, ne? Wer will anfangen? Wer nimmt die Redelatte in die Hand? Ich in die Redelatte. Okay. Meine Redelatte. Und zwar For Honor. Letztes Mal habe ich ja erwähnt, dass ein gewisser Reddit-User, da habe ich seinen Namen vergessen, aber er hat ja erwähnt, dass man so um die 700 Euro braucht, um alles freizuschalten, wenn man Stahl kauft in For Honor. Darauf haben jetzt hat Ubisoft jetzt reagiert, und zwar kriegt man jetzt für jedes Match mehr Stahl. Man kriegt jetzt für alle Aktionen mehr Stahl, ich kann mal vorlesen. Einmal für jedes Match kriegt man 25% mehr Stahl, für jede Daily Mission kriegt man 33% mehr Stahl, für jede, also Side Mission kriegt man 50% mehr Stahl, und für die Community Events kriegt man anstatt 500 bis 1000 jetzt immer 2000 Stahl. Das heißt, wenn man seine hier Dailies macht und 2 Stunden spielt, kriegt man ungefähr 45% mehr als sonst. Und das ist awesome, muss ich sagen. Oh. Dazu kommt noch, dass sie ein paar Maps ändern und wieder zeigen. Das heißt, weil es draußen am Boden von Beta und Alpha. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr 2 Jahre, sondern nur noch eins. Ein ungefähr. Jahr und 2 Monate oder so, ne? Ja. Ein Jahr und 9 Monate. Das ist viel weniger Zeit. Das finde ich aber auch echt gut, weil so behältst du deine Community da. Ja, das ist, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären so viele Leute weggesprungen. Das soll wahrscheinlich doch noch kommen, soweit ich das gehört habe, dass am 3. dieses Blackout-Event, ich habe dazu jetzt nicht viel gelesen, aber das anscheinend als Protest sein soll von allen Spielern gegen die ganzen Fehler, die im Spiel sind. Das könnte man bei Rainbow machen. Ja, ich glaube, was Ähnliches ist bei Rainbow passiert. Das ist einfach nur über Zeit passiert, weil die Spieler einfach abgesprungen sind und nicht zurückgekommen sind. Aber ich glaube, also jetzt, ich habe ja wieder ein bisschen mehr For Honor gespielt in letzter Zeit, und ich muss sagen, das Einzige, was mich halt stört, sind die Server. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass es Peer-to-Peer-Connection ist. Ja, das ist wirklich... Das ist das Einzige, was geändert werden muss, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja. Peer-to-Peer ist an sich sehr, sehr bescheiden. Und beschissen ist besser. Ja, oder beschissen. Also wirklich, Peer-to-Peer ist echt... Warum man heutzutage noch Peer-to-Peer wählt bei überhaupt einem Spiel, ist sehr fragwürdig. Speziell For Honor ist ein nur Online-Titel. Ich meine, Peer-to-Peer, ja, du hast nicht wirklich Server, wo du drauf spielen musst. Aber das ist immer noch die Server für die Verbindung. Warum dann nicht Server fürs Spiel selbst? Also, warum haben wir dann Peer-to-Peer, dass dann einer, der eine Kack-Verbindung hat, dann rumrennen kann, jeden wegkloppen kann, weil das bei denen gar nicht rechtzeitig ankommt, dass sie reagieren können? Also, was ist ja dann... Das ist halt Ubisoft. Ja, es scheint so ein bisschen, als würden sie Geld sparen können. Ja, also würden sie versuchen, Geld zu sparen, wo sie können. Das ist so ein bisschen... Ja. Ja, ich verstehe schon, dass es ein Spiel sehr viel Geld braucht zum Entwickeln, aber kann man nicht an anderen Stellen sparen, außer da? Naja, ne, wie ich meine... Oder generell gar nicht sparen. Ja, es ist einfach... Sie verdienen ja so schon genug Geld mit dem Spiel an sich durch die Microtransactions, aber das ist echt... Ja, es ist wieder so, dass Ubisoft immer weiter abrutscht, so ein bisschen die schlechte Firma wird, während EA tatsächlich besser wird. Ich meine, guck mal rüber, EA hat zum Beispiel auch bei Titanfall gesagt, du, also die Playerbase ist nicht groß genug, gratis DLC. Und dann kann man sich wie bei Rainbow Six die Kosmetik-Sachen kaufen. Aber es gibt halt keinen Vorteil davon. Und es ist halt... Naja, EA hat aber auch ein gutes Standbein. Ne? Wenn man jetzt denkt, die Fußballsimulation oder auch Rennsimulation, die noch von EA kommen, ja, waren ja schon aus der Zukunft, aus der Vergangenheit her, ein verdammt sicheres Standbein. Das kann Uplay einfach nicht vorweisen. Naja, aber du musst bedenken, Uplay hat ja auch mehrere Spiele auf dem Markt. Und For Honor ist halt auch ein Nischenspiel. Und ich meine, Das haben sie bei Rainbow Six schon gesehen, dass wenn die, dass die Spieler einem sofort abhauen, weil es an sich beides Nischenspiele sind, wenn da nichts gefixt wird und dann auch die gehen, die tatsächlich das Spiel mögen. Und irgendwie, während Uplay nichts lernt, guckst du rüber auf Titanfall 1, die Spieler sind einfach alle weg gewesen, als die DLCs rauskamen, weil keiner Bock hatte, das Geld auszugeben. Und haben sie gesagt, du, machen wir das dieses Mal so, alle DLC-Sachen sind gratis und du kannst ja Skins und so kannst du dir alles einfach kaufen. Und da siehst du ja so ein bisschen, während selbst EA lernt, ist es so, dass Ubisoft eher wenig lernt. Also es scheint, als würden sie einfach ein Spiel nach dem nächsten rauskloppen und nicht mal nachdenken, hey, das war da schon sowieso, machen wir das nicht mal anders. Also es ist wirklich... Ja. Ich meine, EA sagt ja jetzt auch, kann ich gleich mal nutzen, wenn wir jetzt fertig sind, dann nutze ich das gleich als voll die geile Transition. Nämlich für Battlefield 1 wurde das sogenannte Premium-Freunde-Feature angekündigt. Und das sorgt nämlich dafür, dass zum Beispiel, Leander, du hast ja nicht Premium für Battlefield 1. Ja, ihr habt schon, aber hatte ich nicht. Nein. Ja, also jetzt hast du schon, aber als es nicht hattest, hättest du jetzt zum Beispiel, das wurde einfach so hinzugefügt mit dem letzten kleinen Update. Kann jetzt jemand, der nicht Premium hat, bei mir drin sitzen in der Party und mit mir auf die Premium-Maps gehen, also auf die neuen DLC-Maps und kann dann halt da mit mir zocken. Kann dann zwar nicht in die Fahrzeuge, die nur auf diesen Maps erhältlich sind, wie zum Beispiel der Behemoth, der Riesenpanzer, da können sie zum Beispiel nicht reinjoinen. Und ja, auch sowas wie der Trench Raider, das kannst du auch nicht aufnehmen, wenn du kein Premium hast. Aber du kannst aber an sich auch vieles nicht. Du kannst an sich spielst die Map, aber du kriegst keine Erfahrung. Du hast die Waffen nicht, du hast keine Erfahrung, die du gewinnst, also keine XP, die kriegst du nicht. Die wird abgespeichert, falls du dir dann später nochmal Premium selber holst, dann kriegst du die einfach drauf. Geht das aus, wenn das abgespeichert wird? Ja, das heißt, wenn du dann zum Beispiel stundenlang mit Freunden spielst, immer wieder mal in eine DLC-Map gerätst und dann kaufst du dir ein paar Wochen später Premium, dann hast du ganz viel, also kriegst du ganz viele XP auf einmal. Aber an sich, es ist schon mal so, es zeigt an sich, dass EA irgendwie offener wird, weil du bist nicht gezwungen, dir die DLCs zu kaufen, wenn du jemanden hast, einen Kumpel, der Premium hat. Und so kann ich zum Beispiel auf den Franzosen-Maps spielen, jedenfalls auf denen, die mir gefallen, und kann Leute, die nicht Premium haben, einfach mitnehmen. Die kriegen dann zwar keine XP, aber das ist dann halt zum Beispiel ein kleinerer Verlust, als wenn ich dann überhaupt nicht dazu komme, die Franzosen-Maps zu spielen, beziehungsweise gar keiner dazu kommt, weil man konstant Freunde hat, die zum Beispiel nicht den Premium haben, also die sich das nicht leisten können. Und dementsprechend ist das schon ein cooles neues Feature. Das ist echt cool. Ja, aber ich glaube, das ist nützlich, würde ich sagen. Aber würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Ja, ich nehme mal den Stab in die Hand. Der Latte! Warum muss es denn jetzt... Egal. Die Leute wissen ja wahrscheinlich mittlerweile... Leander und ich mögen Dark Souls. Ja. Und Dienstag hat From Software das letzte DLC zu ihrem letzten, sagen wir mal Dark Souls. Es ist ja nicht das letzte Spiel, was sie machen, sondern das letzte Dark Souls, was sie machen. So, und haben wir es halt gespielt. Ich habe es gestern Abend halt nochmal durchgeprügelt in 8 Stunden. Ich habe es am Dienstag ungefähr 10 Stunden durchgeprügelt. Und, naja, ich muss jetzt, also das erste DLC, ich bin ja, meine Meinung von Dark Souls 3 war nicht besonders groß, als ich das durchgespielt habe, so, war ich ein bisschen enttäuscht. Genau wie das erste DLC, es war auch schwach. Und das DLC hat es einfach komplett rausgerissen, es ist genial, es ist richtig genial. Hätten sie das ganze Spiel so gemacht wie dieses DLC, Alter, das wäre richtig awesome geworden. Also, ich habe mir das jetzt angefangen, also fand ich, ist immer schon geil. Und ich fand das jetzt ja auch extrem awesome. Mich hat das erste auch enttäuscht. Hätte ich nicht erwartet, aber mich hat das erste enttäuscht. Und durch das zweite hat sich das andere alles gerettet. Jetzt habe ich wieder mehr Lust, Dark Souls zu spielen. Jetzt haben sich diese 670 ungefähr Stunden gelohnt. Ja, also für Leute, die Dark Souls spielen, das jetzt lohnt sich, falls ich es noch nicht gut. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde halt mir wirklich den Season Pass kaufen, wenn man den noch kaufen kann bei Steam. Oder einfach die Game of the Year Edition, wenn man noch nichts hat. Genau, wenn du Dark Souls, wenn man Dark Souls 3 noch nicht mal hat, kann man sich auch die Game of the Year Edition kaufen für 50. So, dann hast du halt beide DLCs. Und es gibt halt, ja. Okay. Bei Nils wird wieder gebohrt. Wenn du, wenn man sich halt so die Game of the Year Edition vorbestellt hat, konnte man das DLC sogar früher spielen. Also wenn man sich die Game of the Year Edition gekauft hat, konnte man früher spielen als die Leute, die das Spiel haben und sich den Season Pass geholt haben. Konnten irgendwie 3 Tage früher spielen. Ah, daher kommt der ganze Early Content. Genau. YouTube. Oder hat die YouTuber auch mehr früheren Access bekommen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Mhm. Und halt es gibt Werbung. Ja, ohne jetzt Spoiler zu sagen, es gibt extrem geile Szenen und extrem geile Momente, wo du denkst, scheiße. Ja, scheiße. Und? Ja, und oder, ach, hier bin ich wieder. Das ist genau. Echt, es gibt so Momente, da denkst du dir nur, was? Wie awesome ist das, was sie da gemacht haben? Ich will da echt nicht drauf eingehen, ohne das, falls Leute das noch spielen wollen. Dann überreiche ich mal die Latte weiter an Nils. Ja, sehr gerne. Ich habe ja vor geraumer Zeit mal über The Hunter Call of the Wild gesprochen, dass das ein ganz nettes neues Spiel ist für den PC. Die Resonanz schien wohl so gut zu sein, dass die sich jetzt entschlossen haben, auch auf die PlayStation 4 und auf die Xbox One zu exportieren. Oder expandieren, eher gesagt. Und ja, gleichzeitig kommt halt noch dazu ein Multiplayer- bzw. Co-op-Play-Modus. Da kann man sich bis zu 8 Leuten ja, in den Wald begeben und gucken, dass man irgendwie irgendwas schießt. So von Hirsche, Schwarzbären und riesigen Bisons. Natürlich gibt es auch noch kleinere Tiere wie Vögel oder Kleintierinsekten. Wobei ich mich frage, wie will man Insekten schießen? Also das ist die Argumentation oder die Erklärung tatsächlich von den Machern auf der Internetseite, wo ich da wirklich sage, okay, Insekten, das möchte ich sehen, wie die Insekten schießen, aber sei es drum. Mit der guten alten Schrotflinte auf so eine Ameise. Ich stelle mir das gerade vor, du hast so eine Biene da, die auf deinem Tisch landet. Ruhig. Bam. Ganz ruhig. Bam. Mach sie weg, mach sie weg. So ein fettes Loch im Tisch. Ich habe Allergie gegen Bienen. Schrotflinte. Bam. Echt. Das wär ja. Also wenn das jetzt dann genauso funktioniert wie bei Rocket League, dass man als PlayStation-Nutzer oder Xbox-Nutzer auch mit den PC-Spielern zusammenzocken kann. Ja, was heißt zocken? Das ist ja nicht unbedingt für so ein Spiel, wo man einfach losläuft und jemanden abschießt, sondern es braucht ja halt ein bisschen Geduld. Und das halt dann sowas ist, dass man dann da auch gemeinsam spielen kann. Das haben sie leider jetzt noch nicht erwähnt. Aber da kann man sich ja schon mal überraschen lassen. Vielleicht wird das ja was. Guck mal, der spricht hier von Geduld, nur weil er nicht einfach vom Spawnpunkt aus 360 no-scopen kann. Nee, du musst halt tatsächlich wie ich teilweise langsam und auch leise dich durch den Wald schleichen. Wie auch schon damals angesprochen, sind die, was die Geräuschkulisse hergibt, sehr gut und realistisch geworden. Dass wenn du mit der Jacke an so einem Strauch vorbei huscht, macht das schon Krach. Und ja, wenn du halt schnell läufst, verscheuchst du die Tiere. Und deswegen, du brauchst da schon Geduld in manchen Stellen und musst auch wirklich schleichen. Wie viele Stunden habe ich jetzt angespielt? Ich glaube, 3 Stunden, das habe ich mal wirklich angespielt. Ich bin nur auf 2 Abschüsse gekommen. A ist das Abschießen verdammt schwierig. Und B, du siehst einfach so dein kleines Tier, du läufst dem Tier einfach entgegen, beziehungsweise versuchst ihn zu verfolgen, musst dann halt noch achten, dass der Wind nicht gerade so kommt, dass er deinen Duft Richtung Tier weht. Du brauchst wirklich Geduld, du musst wirklich vernünftig und taktisch, sage ich mal, auch wirklich laufen und kriechen und ja. Deswegen, das ist kein so ein Spiel, wo ich jetzt mit 8 Leuten irgendwo hingehe und sage, okay, da schieße ich mir jetzt ein Reh. Wobei ich das schon amüsant finde, wenn von 8 Seiten dann auf einen Reh geschossen wird. Was davon übrig bleibt, würde ich da gerne sehen. Sehr viel. Ich glaube, dann ist es auch instant tot, weil damit hatte ich meine Probleme. Ne? Gerade am Anfang hast du eine sehr schlechte Waffe und dann schießt du auf so ein Tier und ja, kacke, du quälst es jetzt quasi, weil du es verletzt hast. Jetzt musst du das Tier weitersuchen und die Spuren weiterverfolgen, damit du es dann auch erlegen kannst. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Schüsse gebraucht. Und 2 und 3 Mal musste ich dem Viech einfach hinterherlaufen oder hinterher schleichen, um es dann endlich zu erlösen. Also so von Tierquälerei könnte man da vielleicht mal einen Warnhinweis geben, dass sie da eine bessere Waffe oder als Startwaffe geben würden. Ansonsten ist es halt sehr gut und ich denke auch, die Resonanz ist halt so gut gewesen, dass sie jetzt auf die Konsolen gehen. Mhm. Muss man mal abwarten, was da wirklich jetzt rauskommt. Das heißt ja, dass sie eine Menge Geld tatsächlich verdient haben dadurch, denn es kostet ja tatsächlich, das Spiel auf Konsolen zu bringen. Du musst ja, beziehungsweise ja, Microsoft beziehungsweise Sony Geld geben, damit du halt einerseits zum Entwickeln das Developer-Kit von dem Konsolen kriegst, was schon extrem teuer ist, und dann auch nochmal halt die Zulassung, dass du halt da das anbieten darfst. Und dementsprechend muss die Resonanz ja schon sehr, sehr gut gewesen sein. Oh. Jo. Also wenn sonst keiner was zu sagen hat, würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Sehr gerne. Ja, würde ich mal sagen, nämlich Death Stranding, der neueste Titel von Kojima. Und es ist jetzt inzwischen das Gerücht aufgetaucht, dass Emma Stone auch im Spiel drin sein soll. Mhm. Und dann wurde halt ein Bild hochgeladen von einem Reddit-User, der halt meinte, hey, das ist doch Emma Stone. Am Ende hat sich dann herausgestellt, das Bild ist gar nicht Emma Stone, das war von einer YouTuberin, die halt ein Make-up-Tutorial im Death Stranding-Stil gezeigt hat. Und dann hat einer einfach halt das Bild, also mit dem Handy scheint man ein Bild vom Computerbildschirm gemacht, sodass man es halt nicht gut genug erkennen konnte. Aber es ist halt nicht komplett weg, dieses Gerücht, denn Kojima hat tatsächlich Emma Stone getroffen. Und das macht man ja nicht einfach so. Also er hat sich tatsächlich kennengelernt und auch mit ihr sich anscheinend mit ihr unterhalten, wie er auf Twitter bekannt gegeben hat. Und dann hat er ein paar Stunden später tatsächlich ein Bild hochgeladen, wo man halt im Hintergrund halt verschwommen sehen konnte, wie eine Frau in diesem Motion-Capture-Bereich steht, wo die halt aufgenommen werden, damit das Motion-Capture dann am Ende gut läuft. Und dann gehen tatsächlich viele Fans davon aus, dass das wirklich Emma Stone sein könnte. Also, dass Kojima sich tatsächlich da Emma Stone rangeholt hat und dementsprechend dann auch sie zum Aufnehmen hat. Und das wäre, muss schon sagen, da hat er sich schon ja einige große Schauspieler reingeholt. Und ich frage mich da eigentlich, wie viele will er sich noch ranholen, bis der hier befriedigt ist, der Kojima? Denn befriedigt. bis er halt genug Schauspieler hat, denn Emma Stone ist schon eine sehr große Schauspielerin. Ich meine, man muss nur daran denken, Filme wie zum Beispiel La La Land, das ist schon ein sehr großer Film. Ja. Also, ich habe persönlich nie von gehört. Selbst du hast davon gehört, aber ich meine, interessiert habe ich mich dafür auch nicht, aber dieser Film war auch schon ein Topseller, dementsprechend. Ich glaube, Jan hat da wirklich noch nicht von gehört. Ich hab da auch noch nie von gehört. Okay. Jan da vielleicht nicht. Aber jetzt beweg dich! Entschuldigung. man merkt auch überhaupt nicht, dass Magnus zockt. Aber ja, ich meine, erholt sich da scheinbar sehr viele große Schauspieler und ich bin wirklich gespannt, wie gut das Spiel dann werden muss. Ich weiß auch nicht, worum es handelt. ich doch auch nicht. Das weiß keiner, glaube ich, außer Kojima. Und die Leute, die es mit. Da weiß der Kojima selbst weiß es auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo es drum geht. Ich mache erstmal ein Spiel. Ich hab Bock. Nein. Hm. Es kann aber auch sein, dass das Spiel zu voll geballert wird an Schauspielern. Naja, aber die Frage ist dann, dadurch wird es ja nicht schlechter. Na, weiß ich nicht. Man kann das halt auch ziemlich verhauen. Ja klar, weil du musst bedenken, ich meine, es ist Hideo Kojima. Und das ist halt der Punkt, der für sich spricht, dass er sich so viele Schauspieler anholt. Es ist Hideo Kojima, das sagt an sich eigentlich schon, hey, das Spiel muss gut werden. Denn wenn man mal guckt, Metal Gear Solid ist zwar zum Teil, also neben Silent Hills, wo er teilweise mich gemacht hat, ist Metal Gear Solid seine einzige Reihe wirklich gewesen. Und es gibt ein paar Teile. Ja, eben. Es gibt ein paar Teile, die ohne ihn gemacht wurden und diese Teile sind nicht wirklich gut. Also es zeigt ja schon, dass er tatsächlich da ein Auge für zu haben scheint. Wie man ein gutes Spiel macht. Und dementsprechend würde ich da jetzt nicht sagen, dass es nur ein mittiges Solid ist, sondern dass er wirklich Ahnung hat und wahrscheinlich auch Death Stranding gut werden wird. Ja, wer möchte weitermachen? Diese Resonanz einfach. Normalerweise ich nicht weitermachen, aber ich bin fertig. Ja, Magnus, du bist. Dann mach ich weiter. Spiel passieren. So, neben Dark Souls bin ich auch, ja, würde ich mal sagen, na gut, riesiger Fan von Witcher jetzt. Bin ich zwar, aber ich habe nur den dritten Teil gespielt. Aber hier gibt es ja das tolle Minispiel Gwent. So, und CD Projekt Red hat das jetzt auch rausgebracht für Handy und PS4, haben sie es jetzt auch rausgebracht. Und für PC. Und ich habe mir das halt so für die Open Beta, Close Beta habe ich mich angemeldet. Habe auch Access bekommen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich da. Ja, ich bin halt scheiße in Gwent, muss ich schon sagen. Bin nicht gut in Gwent. Es ist. Ich kann auch Hearthstone spielen von der Art her. Du kannst es wirklich mit Hearthstone vergleichen. Vom Spielstil zwar nicht, aber vom rein mit den im-Game Ding und. Grafik. Ja, Grafik haben sie eigentlich so gut wie beibehalten. Aber es ist halt, ja. Weil wenn du so sagst, wenn man wirklich Bock hat auf Gwent und sich das angeguckt hat bei YouTube oder so und keine Lust hat, irgendwie 10 Euro auszugeben für Witcher, was ich eigentlich nur empfehlen kann, weil du halt auch die Entwickler damit unterstützt und das halt super Entwickler sind. Also Gwent ist an sich ja sehr schwer. Also es ist wirklich kompliziert am Anfang und hat halt eine Lernkurve, die halt nicht hoch ist, sondern halt schon hoch startet. Und dementsprechend halt, es kann schon ziemlich krass werden. Genau, und dann kommt immer noch das dazu, man hat keine guten Karten, alle Gegner haben richtig gute Karten. Und das ist oftmals auch relativ frustrierend. Ja, es ist sehr schwer, aber ich glaube, es ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel, dementsprechend wird das wahrscheinlich. Es hat auch guten Spielwert, würde ich echt sagen. Ich mag Gwent wirklich gerne, aber es ist halt, ich spiele es nicht, weil ich habe keine guten Karten und ja. Das ist ja gerade eben, dass es mit Hearthstone, man könnte es mit Hearthstone vergleichen, obwohl es anderes Gameplay und so. Theoretisch kann man sagen, das ist einfach wie an jedes andere Kartenspiel, was Strategie beinhaltet. Nein. Und Zielglück. Das ist halt so, du kannst dir, du musst Spiele machen, dann kriegst du so circa 10 Ohren, glaube ich, waren's. Und du musst halt, ja, du kannst dir halt einen kaufen für 100 Ohren oder du holst dir zwei für 2 Euro. So, das ist halt so. Ja, sie haben halt da rein die Ingame-Kauftaktik, damit sie halt auch ein bisschen Geld dadurch kriegen. Es ist halt logisch, dass sie Geld haben wollen, aber... Also an sich, einerseits hat man da die Möglichkeit, Gwent zu spielen, ohne sich The Witcher zu holen. Also Leute, die zum Beispiel Interesse an Gwent haben, können das jetzt ja auch spielen. Genau. Und, aber kein Interesse an Witcher. Ja, eben. Also ja, es hat mit Witcher zu tun, aber es ist halt ein Kartenspiel. Und es ist halt nicht so, so dass man rüber guckt, zum Beispiel Hearthstone, und dann gab es auch ein The Elder Scrolls Kartenspiel. Genau. Legends. Ja, Legends. Das hat zum Beispiel Twist, aber ist halt nicht wirklich anders als Hearthstone. Und dann kommt halt Gwent rein, das ist schon wieder ein ganz anderes Kartenspiel. Und alles, was das eigentlich zum Beispiel mit den anderen beiden verbindet, ist, das ist ein Kartenspiel. Wobei man, ich glaube, man kann sogar hier Gwent ziemlich gut mit dem Elder Scrolls hier Kartenspiel vergleichen. Ja, ja. Also besser als mit Hearthstone oder mit Magic oder so. Das stimmt. Da kann ich dir recht geben. Also, ja, es ist schwer, sagen wir so. Es ist schwer, ja. Ich habe sie gespielt, aber ich kann nicht glauben, dass es schwer ist. Also ich habe es in Witcher einmal angetestet und ja, es ist... Aufgehört. Es ist nicht wirklich einfach, es ist wirklich, wirklich schwer zu spielen dementsprechend. Ja. Ne. Man kann schnell daran die Lust verlieren. Es ist zum Beispiel, als würdest du Dark Souls anfangen, aber du wirst einfach konstant weggeprügelt. Nein, mit Tastatur kann man trotzdem spielen. Du wirst einfach konstant weggeprügelt. Und du kommst einfach nicht weiter. Und dann denkst du dir so, ja, ich hab keinen Bock. Und legst es weg und dann war's das. Das passiert ja oft. Das ist bei mir passiert bei meinem ersten Dark Souls Playthrough. Ich hab mich irgendwann gefragt, Alter, wieso habe ich dieses Scheißspiel gekauft? Ich hasse es. Ja, es ist ja wirklich. Das hatte ich gestern im DLC. Ich dachte, ich habe gerade meine Stuhllehne zerbrochen. weil ich so krass darauf geschlagen habe. Aber das ist halt das Markenzeichen von Dark Souls. Genau. Das bringt dich zu Weißglut. Und genau das finde ich halt geil. Dieses Gefühl. Dass Wut in dir aufkommt und dann wird dein Spielstil aggressiver und dann funktioniert es plötzlich. Oder nicht, weil der Gegner es nicht voll am Haken hat. Ja. Das sind einfach unfaire Gegner. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Denn eine gute Nachricht für viele Spiele, aber es gibt tatsächlich nicht mehr so viele, die bei GameStop kaufen. GameStop hat anscheinend so viele Verluste gemacht oder ein so schlechtes Jahr gehabt, dass sie bis zu 225 Läden weltweit geschlossen haben. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber es ist jedenfalls sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, dass die letzten Jahre nicht mehr nennenswert war, wenn ein Nahladen geschlossen wurde oder eröffnet wurde. Und 50 Läden sind richtig viel. Ich meine, das ist ein ganzer Laden. Ja, es gibt ja auch kleine Läden, aber an sich, es sind sehr viele Filialen, das tut mir für die Mitarbeiter leid, aber man muss bedenken, was GameStop war, essentiell Scheiße. Jo. Also, ich bin da einmal reingegangen, um mir einen Kopf ranzugucken, den ich mir doch nicht gekauft habe, weil ich glaube, der hat 75 gekostet und meiner hat 100 gekostet und ich befürchte, dass der hier so mehr Qualität hat als der. Naja, einen Vorteil muss ich ja echt sagen, was GameStop für einen Vorteil hat, meiner Meinung nach, ist gerade für die Konsolenspieler, ich bin zum Beispiel einer, der Konsolenspieler nicht downloadet oder sowas, sondern sich die noch in CD-Variante holt, ganz im Gegenteil zum PC-Spielen. Und was halt da nice ist, haben da so Angebote wie, du kannst dein altes abgeben, kriegst dann so und so viel Prozent Rabatt und kannst dafür das Neue dann noch mitnehmen. Und tolles Gadget ist halt, du kriegst, glaube ich, für, lass mich nicht lügen, 3 € oder sowas, kriegst du einen Schutz auf die CD. Das heißt, egal was du mit der CD machst, ob die zerbricht oder was weiß ich nicht, du kannst dann einfach mit der kaputten CD da hingehen und kriegst eine 1:1:0. Mhm. Ja, das ist halt der wirklich große Vorteil. das war bislang immer wirklich eine schöne Idee. Deswegen habe ich auch immer, wenn ich in der Stadt war, ein neues Spiel haben wollte, bei Saturn erst geguckt gehabt, ob da überhaupt, wie es denn ist und so. Oder halt auch bei anderen Läden. Und bin dann im Endeffekt für die Kaufabwicklung nach GameStop gegangen. Dass jetzt so viele Läden schließen, ja, kann ich verstehen. Die haben auch teilweise meiner Meinung nach einfach zu hoch kalkuliert. Allein bei mir in der Stadt oder in der nächstgrößeren Stadt sind, lass mich mal überlegen, 3 Stück in einer Einkaufszeile, Meile. What the? Also ja. Das ist viel. Jemand überhaupt genau. Alles das Gleiche? Ja, das ist jetzt nur bei dir. Du musst bedenken, hier haben wir zum Beispiel gar keinen GameStop direkt in der Nähe. Bestimmt. Kiel haben wir einen. Ja, der nächste ist Kiel. Und das sind schon... Ja, das halbe Stunde ungefähr. Halbe Stunde mit dem Zug, ne? Ja, das verstehe ich nicht. Warum haben die das nicht vernünftiger flächendeckend? Mit Auto. Das hat an sich nichts damit zu tun. Du musst bedenken, GameStop hätte tatsächlich auch in Rendsburg abgestunken. Wir haben ja einen kleinen, aber feinen Laden, der auch gebrauchte Spiele verkauft. Und welcher noch? Spielverliebt, glaube ich, heißt der. Ist in der Nähe der Sparkasse. Aber dieser Laden verkauft die Spiele auch zu einem relativ ordentlichen Preis. Die sind jetzt nicht zu teuer. Und du musst dir überdenken, GameStop hat auch ziemlich scheinbar auch geldgeile Praktiken. Denn Spieleentwickler werden auch über den Tisch gezogen. Guck dir zum Beispiel an, als Beispiel, Infinite Warfare, du gehst hin zum Laden, gibst dein Spiel zurück. Also willst dein Spiel eintauschen gegen Geld oder gegen ein anderes Spiel. Dann kriegst du zum Beispiel für ein neues Infinite Warfare, das du einen Tag später abgibst, weil es dir überhaupt nicht gefällt, 30. Und dann... Also einfach mal die Hälfte. Ja, also mehr, weniger nicht mehr die Hälfte, je nachdem, wie viel du bezahlt hast. Und dann, anstatt den etwas Neues zu verkaufen, jemand, der dann da reingeht und sagt, hey, ich will Infinite Warfare verkaufen, geben die dir dann das, was die gerade von dir angekauft haben. Das heißt, von einem Spiel, das sie dir bereits einmal verkauft haben, woran sie schon mal Geld verdient haben, wo sie dann zum Beispiel 40 Euro verdient haben, weil sie dir 30 zurückgegeben haben, verdienen sie jetzt nochmal 70 oder 60. Und das machen die konstant so, anstatt ein neues Spiel zu verkaufen. Das heißt, der Entwickler erhält nur für einen Kauf etwas. Also für den Entwickler kommt nur ein verkauftes Spiel an, während GameStop 2 hat. Und das geht halt konstant so. Genauso mit Konsolen und allem anderen. Willst du eine PS4 kaufen, verkaufen sie dir erst eine gebrauchte. Die sie zwar getestet haben, aber es ist halt erst eine gebrauchte. Auch wenn du keine gebrauchte wirklich willst, ist dann halt ganz normal eingepackt. Und dann haben sie auch noch Quoten. Das heißt tatsächlich, ja, wenn die guten Nachrichten, die du immer liest über GameStop, das ist meistens nur von den Mitarbeitern selbst. Und meistens hörst du einfach nur Schlechtes über GameStop, wenn es tatsächlich um die Firma und den Laden an sich geht. Und persönlich bin ich der Meinung, GameStop hat es eigentlich verdient. Also die Mitarbeiter haben es nicht verdient, aber die Firma GameStop und die Besitzer haben es verdient, dass diese Firma zusammenbricht. Denn das, was sie da versuchen, die ziehen konstant Kunden über den Tisch, die ziehen Mitarbeiter über den Tisch, die Quoten erfüllen müssen, die ab und zu wirklich nicht machbar sind. Und das ist halt wirklich, persönlich meiner Meinung nach, bin ich relativ froh, dass GameStop da einstecken muss. Und bin der Meinung, vielleicht bringt es sie dazu, dass sie ihre Praktiken da ändern. Aber ich meine, wenn du Spiele kaufen willst, kannst du genauso gut zum Mediamarkt gehen oder sonst im anderen Laden oder auch auf Amazon. Und dementsprechend, ja, GameStop ist nicht wirklich. Ich meine, klar, du kannst da rumhängen, aber es gibt genug andere kleinere Läden, die auch Games verkaufen. Und dementsprechend GameStop nicht wirklich. Nee. Ich meine, ich habe einmal No Man's Sky, das berühmt-berüchtigte Spiel, habe ich vorbestellt. Aber ich musste bei GameStop? Dann, ja, bei GameStop in Düsseldorf, weil ich ja bei meiner Großmutter zu Besuch war. Musste ich aber verfrüht abreisen. Das heißt, ich war halt nicht in Düsseldorf am Release-Tag, konnte es ja schlecht abholen. Ich hätte angerufen, ob man das irgendwie vielleicht machen könnte, dass ich es in Kiel abholen kann. Nee. ich hätte da vorbeikommen müssen und das Spiel abholen müssen oder vorbeikommen müssen und das Geld abholen müssen. Es ging nicht irgendwie, dass man es auf die Mitgliederkarte setzt oder so. Und das war... Das heißt, so gesehen ist jeder GameStop ein eigener Laden. Das heißt, keine allgemeine Filiale. Das heißt, jeder ist einzeln. Ja, es scheint so, als würden die nicht zusammenarbeiten, sodass zum Beispiel ich musste es mir dann nochmal kaufen. Ich habe es mir dann nicht in GameStop gekauft, ich habe mir das dann bei Amazon gekauft. Und ein Kumpel aus Köln ist dann nach Düsseldorf gefahren und hat sich das dann da geholt. Und an sich habe ich dann insgesamt für das eine Normalsgeld, was ich hier stehen habe, ca. 110 Euro gezahlt. Weil, ich meine, der Freund musste ja auch dahin fahren und so eine Zugfahrkarte von Köln nach Düsseldorf ist ja auch nicht besonders günstig. Aber an sich, das ist... Also ich kann das bestätigen, was Lena gerade sagte, mit dem, dass es kein Konzern ist in dem Sinne. Das stimmt, ich hatte da wirklich mal nachgefragt. Die sind nicht miteinander vernetzt, sowohl was Geldtransfer und Vorbestellung angeht, wie auch die fertige Datenbank. Also ich kann nicht in einen GameStop gehen und fragen, ja, habt ihr hier das Spiel? Nee, haben wir nicht. Warte, wir gucken mal eben, ob das der andere Laden hat. Weil das habe ich teilweise zum Beispiel, wie gesagt, bei mir in der Nachbarstadt gemacht gehabt. Ich war bei einem, die sagten mir, das Spiel wäre ausverkauft. Und habe dann gefragt, ja, können Sie mir denn sagen, ob der andere Laden das hat? Oder muss ich mich halt bemühen, da auch hinzukommen und da erst nachzufragen? Ja, nee, wir sind nicht miteinander verbunden. Jeder ist einzeln für sich. Da müssen sie dann selber hingelaufen. Also ja, bin ich dann selber hingelaufen. Was war? Hatten sie auch nicht. Ja, das ist schon zum Beispiel wieder so ein Beispiel. Es ist nicht geortet. Es ist eigentlich, haben sie einen eigenen Laden, aber kriegen dann GameStop draufgeklatscht. Und das ist ein Franchise-Unternehmen. Ja, und es ist nichts weiter als, ja toll, wir haben den GameStop-Namen und ein bisschen Unterstützung von denen, aber wir werden auch extrem eingeschränkt, weil die können ja nicht machen mit dem Laden, was sie wollen. Die können jetzt nicht den ganzen Laden umräumen, sodass es ein bisschen schöner ist, weil die haben das ja alles vorgeschrieben. Und ich meine, ich war ja auch zum Beispiel schon vorher in Düsseldorf und habe da gefragt, nee, hatten sie nicht das Spiel? Und dann hat der tatsächlich in einem anderen Laden in Düsseldorf angerufen und danach gefragt für mich, sodass ich dann zum Beispiel nicht hinfahren musste. Und das zeigt dann wieder, das kommt dann wieder auf die Mitarbeiter an, wie weit die zum Beispiel gehen, um dir zu helfen. Und ja, aber die... Ja... Die Stammaussage war ja tatsächlich, dass sie halt nicht vernetzt sind. Das fragte ja Hurax oder Lerner gerade ja auch gerade. Das scheint so, dass sie nicht vernetzt sind und das ist ja halt im Endeffekt auch so. Mhm. Und wenn du jetzt netten Typ... Keine Frage. Ja, wie gesagt, sie kann ich dir bestätigen. Und wenn du jetzt sagst, du hast glücklicherweise so einen netten gehabt, der dann noch anruft, ja, dann ist das super, aber wie vernetzt über irgendwas sind sie halt nicht. Mhm. Das ist an sich... GameStop ist wirklich, meiner Meinung nach, wenn sie eine Filiale schließen, dann gehen sie erst einen Teil da weg, dann hat er aber ja der eigentliche Besitzer des Ladens selbst ja immer noch die Chance zu sagen, hey, bleibt mal alle hier, ich mach den Laden jetzt mit einem anderen Namen auf. Game Go oder so, könnte man sagen. Aber Game Go. Nein, aber an sich, es ist persönlich, meiner Meinung nach, GameStop ist nicht schön und es ist auch klar, dass es ausstirbt bei den Preisen beziehungsweise bei den Praktiken. Denn bis auf die Beratung bist du eigentlich überall besser dran. Und nicht mehr bei der Beratung. Ich meine, ich war mit Magnus zusammen. War das mit dir, Magnus, ne? War ich in Spiel verliebt drin wegen ja. Bloodborne. Ja. Und dann sagte der zum Beispiel auch, ich schieße mir zwar damit selber ins Bein, aber da und da kriegst du es momentan günstiger als bei uns. Und das wirst du bei GameStop nie haben, weil die halt Quoten erfüllen müssen. Und dementsprechend, ja. Nee, er sagte, wir haben es nicht da, aber ich schieße mir es ins Bein. Die und die haben das. Also sie hatten es da, aber sie hatten halt nicht mit dem DLC. Und ich meine, die Game Master Edition. Ja, ich meine, genauso gut hätten sie dir auch das verkaufen können. Aber hat er ja nicht. Und das ist zum Beispiel, GameStop ist einfach eine große Firma, die versucht, dir das Geld aus den Taschen zu ziehen, während es haufenweise kleine Läden gibt, die überall verteilt sind, die du zwar finden musst, aber das ist einfach so eher familiär und die sind auch wirklich ehrlich. Die sagen auch, hey, du, da kriegst du es günstiger, beziehungsweise da kriegst du es, ist das ein besseres Angebot für dich, wenn, selbst wenn sie dann halt einen Kunden dadurch verdienen. Nicht verlieren tun sie ja nicht. Nur für dieses eine Produkt verlieren sie an Kunden. Ja, also ich meine, du bist ja essentiell ein Einverkauf und dementsprechend, also, ja. Ich meine, GameStop versaut sich ja so, die verdienen sich ja gute Kunden für immer. Und halt hier Spielverliebte für ein Produkt. Und dadurch wird es halt auch noch verstärkt, weil die Leute wissen so, die geben geile Tipps. Da kaufe ich vielleicht doch noch was, um zu unterstützen. Bei GameStop hätte ich sowas wie zum Beispiel, ich habe ja 3 Spiele abgegeben, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr ganz, welche das waren. Dafür habe ich 35 halt. Das ist nicht viel für 3 PS4-Spiele, aber es ist halt schon, gar nichts. Es ist halt schon etwas. 2 kosten 140. Ja, und die genau. Ja, 2 neue, aber das waren ja nicht mal neue. Es war schon, die waren schon ein paar Jahre alt, also dementsprechend. Okay, aber trotzdem, 3 Spiele, 30 Euro. 35, 3 Spiele. Aber okay, 35. Es ist immerhin, aber an sich, bei GameStop hätte ich wahrscheinlich nicht mal annähernd das bekommen. Und dementsprechend, ja. Oder 3 Euro, für jeden 1 Euro. Ja, also GameStop hätte das dann auch wieder zu einem viel höheren Preis verkauft als bei diesem kleinen familiären Laden. Und ja, es ist bei jedem Präferenz, aber GameStop ist für mich eher was Schlechtes. Es ist tatsächlich so, dass der Laden, allein der Markenname, inzwischen eine negative Konnotation erhalten hat. Einfach wegen allem, was man davon hört. Du hörst nicht GameStop kauft einem kleinen jungen Spiel eine Wii oder so eine Wii U. Nein, du hörst GameStop-Mitarbeiter kaufen einem kleinen jungen eine Wii U, weil er konstant im Laden steht und die spielt da. Weil er kein Geld hat für eine Wii U. Und ja, das ist tatsächlich passiert, aber ja. Vom Laden ist einfach so ein, allein vom Namen ist so ein schlechter Nachgeschmack und persönlich gehe ich nicht mehr gerne in GameStop rein. Ich gehe dann tatsächlich lieber irgendwo anders hin. Auch weil es da teurer ist. Weil es ist. GameStop ist einfach. Ja. Also wie gesagt, dass die 225 Läden geschlossen werden, tut mir für die Mitarbeiter leid. Aber nicht für GameStop. Bevor wir hier ewig weiter uns darüber aufregen, würde ich sagen, machen wir weiter. Wollen wir weitermachen? Dann gib mir die Redelatte. Ja, viel Spaß mit der Latte. Vielen Dank. Ja. Ich bin so froh, dass ich darauf gekommen bin. Ja, das wird nie alt. Nee. Ja. Auch im letzten Podcast. Das ist nicht witzig. Auch... Ruhe jetzt! Der alte Mann will was sagen. So. Nee, tatsächlich, du bist der Älteste hier. Ja, scheiße, wa? Oh mein Gott! Auch wenn es nicht so viel ist. Naja. Aber 2 Jahre näher an der Rente als du. Naja, du musst bedenken, in 2 Jahren kann viel passieren, so wenn das mit der Rente momentan abläuft. Ja, wahrscheinlich kriegen wir eh nichts. Wenn ich Rente gehen kann, dann gibt's sie gar nicht mehr. Bestimmt. Naja, wir haben inzwischen 2% erhalten. Hallo? 2% auf die jetzigen Renten, das ist 3 Euro vielleicht? Keine Ahnung, oder wie du verdienst hast, war. Nein, aber ja. Ja, Nils. Weiter zum Thema, wir schweifen ab. Ich hatte zuletzt mal von Fallout Shelter berichtet. Das ist ja ein, was sehr, sehr gut ankommt als Handyversion. Ja, bislang konnte man sich es ja auch für den PC kaufen, entweder halt über den Launcher oder halt über den Windows Store. Jetzt haben sie reagiert und es kommt für den Steam oder ist in Steam erhältlich. Das Schöne ist, es bleibt weiter ein Free-to-Play. Ich habe gerade selbst mal nachgeguckt, in Steam ist es kostenlos. Sie machen das weiterhin mit ja, kleinen Zahlungen, also Microtransaktionen für gewisse besondere Zusatzartikel. Ja, ansonsten gibt es ja tatsächlich nicht groß zu sagen. Endlich hat man wirklich Zeit und auch die Möglichkeit, es über Steam zu holen. Steam ist ja jetzt nicht mehr unbekannt, aber schon lange nicht mehr. Naja, geht, also, ne? Solche, die jetzt vom Bethesda Launcher zurückgeschreckt sind, beziehungsweise alles in einem Starter haben wollen, ja, die können sich jetzt bei Steam holen. Bei Steam, ja. Bei Steam. Die können sich das jetzt bei Steam holen. Genau. Betriebssystem für dieses Spiel ist Windows 7 in die 64-Bit-Variante, aber ich glaube, die Hauptmasse der User, die das wirklich spielen, werden wahrscheinlich Windows 10 schon haben. Im Großen und Ganzen, ansonsten halt darauf ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, und dann heißt es, auf geht's ins Game. Oh. So leicht. So leicht ist es. Ich sag's nochmal. Das gibt es Gelder. Was? Ich finde Windows 7 immer noch besser als Windows 10. Naja. Das ist jedem selbst überlassen. Ich finde schade, dass sie kein Windows 09 rausgebracht haben. Ja, aber kannst du etwa nicht Windows zählen? Doch, meine, aber Windows... Es war ja ein Wunder, dass überhaupt ein 8 kam. Nachdem 7 bereits kam. Ja, 8 war ja mehr so ein Flop. Ja, und 9 haben sie nicht genommen, weil sprachlich ja auf Englisch Windows 9 ausgesprochen wird. Nein, was... Genau, und es könnte halt interpretiert werden wie Windows 9. Gerade für uns Deutsche. Und aufgrund dessen... Nein, machen wir nicht. Aufgrund dessen haben sie tatsächlich Windows 9 rausgelassen. Das finde ich super ärgerlich. Also ich hätte es lustig. Windows, nein, nein, nein! Also im Betrieb, was für ein Betrieb... Ja, ja. Mal Gedanken ja, daran. Lass ihn kurz fertig kauen. Nee, ich hab keinen Bock mehr. ich rate mal, was er fragen wollte. Was für Betriebssysteme wir denn haben? Ich habe Windows 10. 64-Bit-Variante. Nein, nein, das war als Witz auf Windows 9. Ach so. Wie Windows 9? Nein. Was für ein Betriebssystem hast du denn? Windows 9! Schweig. Schweig! Ich hätte dich. Oh, hallo. Silence, ja. I kill you. Wer möchte meinen Latte haben? Also meine Redelatte? Deine Latte nicht. Oh, dann nehme ich lieber gerne deine Latte in die Hand. Nee, okay, eine Outage. Was ist, ich glaube, ich nehme die mal. Nein. Doch. Ich nehme die jetzt. Nein. Also Narkosis. Streitest du ja auch nicht um meine Latte. Egal wie du es drehst, das klingt falsch. Es so. Ist falsch. Wir haben ein neues Horrorspiel raus. Narkosis. Du spielst einen Tiefseetaucher von einer Forschungsstation, wo vermutlich ein Seebeben kommt und du zurück zur Basis musst. Und Spoiler! Ich sagte, man denkt, es ist ein Seebeben. Das ist natürlich auch sehr intelligent. Also zu sagen, ne, irgendwie wie bei Rocket League, muss man ja einen Ball schießen. Ich denke, dass man da einen Ball ins Tor schießen muss. Ja, ich will das natürlich wirklich spoilern, worum es geht. Ich gucke mir gerade Bilder an. Das sieht schon krass aus, auf jeden Fall. Und ja, es ist halt so. Oh, das ist aber eine Menge. Und man hat halt die ganze Zeit so eine Oxygenleiste im Bild und es sinkt halt immer weiter und du hast halt immer diese beklemmende Angst. Okay, ich erstick hier gleich. Scheiße. Und ich muss ja sagen, ich bin ja Taucher ausgebildet. Und anfangs hatte ich diese Angst auch. Also ich kann wirklich dieses Gefühl, ich habe dieses Gefühl auch wirklich gehabt. So, man ist ja seinem Anzug, man darf nicht schnell auftauchen oder kann es nicht, weil sonst würde deine Lunge überdehnen und die könnte platzen. Oder deine Lunge fällt auch. Und bist du halt auf diesen das sind ein paar mehr als 5 Meter, da unten bei Narkosis, aber es geht halt darum, du hast aber diese beklemmende Angst, du siehst nicht viel, die Wesen da unten, ich sag mal, das sind ja keine Wesen, das sind ja Tiere, aber so eine hier Spinnkrabbe oder sowas, eine ausgewachsene kann halt bis, wenn sie sich einmal komplett lang legt, bis zu 3,70 Meter groß werden. Das ist ordentlich. Das ist schon beängstigend, wenn du dann halt deine Leuchtfackel auf den Boden schmeißt und plötzlich krabbelt so ein Viech aus deinem Bild raus. Hm. Und ja, selbst die Krebse jetzt hier in Nord, in der Ostsee und sowas, kann dann auch schon so, ja, 10 cm, 20 cm werden. Und das ist auch schon. Vielleicht hast du es einfach so ein Winzling. Ja, das ist halt wirklich winzig. Im Gegensatz dazu. Ich meine, guck dir mal Beringsee, die Königskrabben. Die können dir die Hand abkneifen, wenn du nicht aufpasst. Ja, eben, das meine ich. Und die sind auch gerade mal 30 cm ungefähr durch den Dreh. Die meisten, jedenfalls im Durchschnitt. 30 cm ja, breit, wenn sie, wenn sie stehen. Und ja, das ist dann 10-mal so groß, ist schon krass. Da würde ich auch ganz schnell mir in die Hosen machen und davon rennen. Genau. Ist halt nicht richtig möglich, wenn du in 3000 Meter Tiefe bist. Hey, sollten wir nicht besser wegrennen? Das geht nicht, wir sind am Tauchen. Oh. Sollen wir schnell wegschwimmen? Okay. Wir können es versuchen. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du einen Tiefseetauchanzug hast, wo du auch wirklich so, ja, ich gehe da jetzt mal mit meinem Pullover und T-Shirt und sowas rein, als dass du mit einem normalen Tauchanzug da rein rund. Also sonst würdest du es gar nicht überleben durch den Druck, aber. Also an sich. Es ist beklemmt und man muss echt am besten eine Windel anhaben. Jetzt mal eine wichtige Frage. Ja. In Rücksicht auf eins der letzten Call of Duty Spiele, hat es denn auch richtige Fischphysik? Das Wichtigste. Schwimmen die denn auch weg, wenn du denen begegnest? Je nachdem, was für Fische. Hey, was die alle so einschwimmen weg, so ha, die Fische schon weg, kommen die nächsten, raps weg. Ja, so ungefähr. Ja. Es gibt Fische, die greifen dich halt an. Hm. Also das war das große Plus des Call of Duty Teils. Ja. Die Fische greifen dich an bei Call of Duty. Nein, die schwimmen weg, aber selbst das haben sie nicht mal ordentlich geregelt. Die sind dann voll in die Korallen reingeschwommen und in die Steine und ja. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ghost war halt ein Stück Scheiße. Ja. Ich meine, ich hätte es lustiger gefunden, wenn die Fische einfach so eine Schrotflinte rausgeholt hätten und dir ins Gesicht geschossen hätten. Ja, aber das wäre dann wieder unlogisch gewesen. Nö. Ist ja nicht so, dass bei COD ist alles möglich. Dran hatten oder so. COD ist alles möglich. Hm. Nein. So, ja. Dann, Tom, kannst du jetzt auch jetzt deine Latte haben. Nee, nicht die das von Nils. Das ist Latte ja nicht meine, jetzt ist es ja deine Latte. Nee, jetzt kann er mal eine Latte haben, die ich Nils abgenommen habe. Mass Effect Andromeda ist ja vor kurzem erschienen. Also gar nicht mehr vor kurzem, ist schon ein bisschen länger her, mit dem 23.03. Hm. Und ja, die Reviews und auch die Bewertung der Spieler sind eher gemischt. Es ist, muss ich selber auch sagen, ja, es ist jetzt nicht schlecht, aber es fühlt sich schon an, als wäre es am Ende doch so ein bisschen rausgerusht worden, denn es hat sehr, sehr viele Fehler. Unter anderem zum Beispiel die Animation, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben. Aber sie haben inzwischen eine Liste darauf gestellt, welche Fehler sie kennen und beheben wollen. Darunter zum Beispiel, dass Crossfire nicht keine Verbesserung machen kann, dass wenn du zwei AMD-Grafikkarten hast, bringt es dir praktisch gar nichts. Dolby Vision ist für den PC deaktiviert. Warum auch immer. Es funktioniert nicht, funktioniert aber auf den Konsolen. In den Einstellungen, in den Seitenverhältnissen der Bildschirme, zum Beispiel 4:3 oder 5:4, sieht das Spiel sehr gestretched aus, also sieht so leicht zusammengedrückt aus. Und ja, das sind nur einige davon. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Squadmates sich tatsächlich hin und wieder mal, oder nicht nur hin und wieder, sondern konstant immer wieder auf den Spieler drauf teleportieren, also obendrauf. das ist mir jetzt nicht passiert, zum Glück. Und zum Beispiel, dass wenn man sich im Weltraum, in der Galaxiekarte, Sachen wie Planeten anguckt oder Asteroiden oder irgendwelche Weltraumstationen und sich dreht, dann kommt das einem so ein bisschen vor, als würde die Station sich bewegen. Also nicht die eigene Sicht nur, sondern als würde die Station sich so ein ganz kleines Stück am Anfang bewegen. Und das ist nicht viel Großes, also ist nicht besonders groß, aber es ist schon nervig. Und die Loadscreens sind immer noch so lange, dass du, einiges, wenn du auf den Planeten reist, dass du dann die ganze Zeit siehst, wie das Raumschiff anfängt zu fliegen, dann auf das. Nee, das war bei mir nicht da, weil du musst auch bedenken, ich bin zum Beispiel nicht Standard, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ja, okay. Aber an sich ist auch so ganz kleine Bugs, wie zum Beispiel, wenn du in Zickzack rennst, dann, je nachdem, wie du in Zickzack rennst, du kannst auch einfach in Zickzack gehen, dann kann es passieren, dass du merkwürdig gehst, also er bewegt sich dann fast gar nicht, die Beine sind dann komplett durchgestreckt und dann ist es so, als würde er so ein bisschen nach vorne wackeln. Und wenn du in Zickzack sprintest, dann kriegst du so eine richtig merkwürdige Animation, wo du essentiell nach hinten gelehnt rennst. Und dann mit dem Bein auch noch ganz merkwürdig dich bewegst. Es gibt auch so einen Bug, wenn du die Treppe runterrennst, dass er in der gleichen Position bleibt und sieht das aus, als wenn du dir halt richtig hart in die Hose geschissen hast. Und so rennst du dann halt die ganze Zeit drum. So. Also es gibt wirklich viel zu erledigen. Wenn sie es erledigen, würde ich mich sehr freuen. Weil dann wird das Spiel wahrscheinlich garantiert besser. Aber das ist, allein, dass es dazu überhaupt kam, war schon Mass Effect. Schade. Also Mass Effect ist wirklich gepriesen worden für einiges. Okay, jetzt nicht im dritten Teil mit dem Ende. Aber... Ja, das ist gut. Ja, es ist... Es hat einen Abschluss gebracht. Also es ist... Wenn sie darauf aufbauen wollen, dann müssen sie unbedingt das Spiel fixen. Speziell der Multiplayer ist tatsächlich sehr gut, macht auch ordentlich Spaß, weil man hat im Spiel Strike-Teams und diese Strike-Team-Mission kann man tatsächlich auch im Multiplayer spielen. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, jetzt irgendwie dein Team loszuschicken und das alles zu organisieren, kannst du einfach im Multiplayer gehen, gucken, welche Missionen du in der Singleplayer-Kampagne noch offen hast und die dann machen. Der Nachteil daran ist, es ist Peer-to-Peer. Also wie schon For Honor, wenn der Host eine Scheißverbindung hat, dann ja. Dann laggt das ganze Spiel rum und es kann schon sein, dass du sehr schnell umgeklopft wirst, sogar von einem normalen Gegner, der eigentlich relativ schnell weggemacht ist. Und das ist wirklich ja. Nicht so gut. Wenn man sich ansieht, wie gut Titanfall 2 und Mass Effect, nicht Mass Effect, Battlefield 1 von den Servern her sind, dann kommt es bei. Es ist bei. Ja, bei Mass Effect ist es wirklich krass dann schon, dass es nicht annähernd so ist. Ja, aber ich finde auch, Mass Effect ist ein Spiel. Es ist jedem das sein, aber ich persönlich, ich finde es gut. Ich habe ein paar Szenen, wo ich wirklich gelacht habe. Und an sich mag ich auch viele Charaktere. Die Story gefällt mir auch schon. Die Animationen sind hin und wieder mal ein bisschen flach, könnte man sagen. Also es fehlt so ein bisschen Ausdruckskraft. Aber das stört mich persönlich jetzt nicht so viel, weil ich die meiste Zeit sowieso, da ich auf Englisch spiele, hin und wieder oder Großteil der Zeit Untertitel lese. Und ich muss Untertitel lesen. Ich kann mich davon nicht abhalten. Die meiste Zeit. Aber an sich, die Animationen, so schlimm sind die jetzt auch nicht die meiste Zeit. Kann sein, weil ich jetzt einen männlichen Charakter gewählt habe, dass deswegen nicht die berühmt-berüchtigte Animation mit dem total schrägen Arnold Schwarzenegger Terminator-Style-Grinsen gekommen ist. Und, ja. Also, ich glaube, ich habe so ein Bild von gesehen, wo der weibliche Trailer so drunter steht, so Markt from 4, und dann sieht man so richtig so. Ja, das ist total merkwürdig verzerrte Grinsen. Also mir ist das bisher noch nicht begegnet. Aber ja, also ich würde persönlich auch empfehlen, wer sich das Spiel, also wer skeptisch ist, soll noch warten. Das Spiel kann ich empfehlen, aber ja, sollen sie erstmal das beheben. Gibt's einiges, was sie beheben können. Ja, und dann würde ich mal sagen, wer will die Sprachlatte haben? Es gibt Latten zu greifen, hallo. Ich könnte die Sprache begreifen, um mal kurz einen Mini-Fact einzubringen. Hau raus. Ich weiß nicht, ob... Kennt ihr das Spiel Blade & Soul? Einfach vom Hören her. Mehr oder weniger. Ein bisschen. Einfach nur wenig wissen. So, es ist ein... es ist, glaube ich, koreanisch. Oder japanisch, ich weiß nicht mehr genau. Ein asiatisches Roleplay-Game mit halt Fanservice. Und ich nehme an, ihr wisst, was das heißt. In japanisch wie ein Fanservice zu haben. Und, ja, Fanservice. Große Titten und Hintern. Ja, genau. Kannst du selber machen. Musst du nicht haben. Kannst du selber erstellen, dann kannst du. Aber trotzdem. Ich habe neulich herausgefunden, dass es seit, ich glaube, 2016 ein wirklich Anime davon gibt. Also vom Spiel her. Echt? Wusstest du es nicht? Nein, das wusste ich überhaupt nicht. Wusstest du nicht? Ich. Oha, okay. Aber wie auch immer, es gibt halt ein Anime. Und ich habe den auf dem Handy gedownloadet und werde ihn wahrscheinlich irgendwann gucken. Um herauszufinden, wie zur Hölle haben sie ein Roleplay-Game in ein Anime verwandelt? Naja, oder andersrum, wie zur Hölle haben sie ein Anime in ein Roleplay-Game verwandelt? Nee, der Anime kommt ja vom RPG. Achso. Okay, ja, dann. Ja, aber große Titten und Hintern kannst du auch in Saints Row machen. Nur da das kannst du auch bei jedem Porno gucken, also. Ja, aber das ist langweilig. Aber das ist ja kein Videospiel. Genau. Dann spiel GTA 5. Ja, nee, ist auch langweilig. Da kannst du ja in den Shopclub gehen. Ich glaube, ja, GTA 5. Ja, aber bei Saints Row kannst du selber dicke Titten. Aber überhaupt auf diesem Niveau quatschen, ne? Es ist, GTA 5 ist, glaube ich, das erste RPG, wo ich nicht mehr einen tierischen Charakter gemacht habe. Ich würde nicht sagen, ob es. GTA 5 ist auch kein RPG. Das ist eine Art RPG. Na, aber ich meine, online auf jeden Fall, geht ja. Fanservice ist irgendwie in fast allen japanischen Spielen. Man sieht ja zum Beispiel Metal Gear Solid 5 mit Quiet. Ich hatte gerade kurz den Namen vergessen von dem Charakter. Die Erklärung ist mit der Story verwoben, warum sie fast gar nichts trägt, außer einem Bikini. Aber ja. Es schreit wirklich Fanservice zum Himmel. Speziell plötzlich die Szene, wo sie dann duscht und irgendwie alle Soldaten um diesen Käfig, in dem sie drin wohnt, drumstehen. Sie wurde im Käfig, what the fuck? Ja, sie hatte halt besondere Fähigkeiten. Das macht den Soldaten halt Angst und dann geht sie halt da rein und so. Ja, okay. Aber Tom, apropos Fanservice. Kill la kill. Ja, es ist in Japan irgendwie... Ja, Fanservice ist der Standard. Also dementsprechend, ja. Ich meine, man kann auch so Spiele gucken und andere Animes, wie zum Beispiel Sword Art Online, die haben auch Fanservice. Ja, aber das ist wirklich mit der Story verbunden. Wirklich ziemlich krass verankert. Naja, ich meine, hast du das Spiel gespielt? Sword Art Online Nein. Hollow Fragments? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur drei Mails gesehen. Ich habe nicht das Spiel da gespielt. Da ist ordentlich Fanservice dran. Wobei, sind die Spieler nicht alle für PS? PS4 und PS Vita. Ja, und ich habe keins von beiden. Ja, eben. Aber, stell dir vor, Sword Art Online, alle peinlichen Szenen, die Fanservice sind, und davon hast du dann fünfmal so viel. Lol. Und ich find's nice, dass du sagst peinliche Szenen, weil ich habe mich wirklich fremdgeschämt bei den Szenen, die Fanservice mit drin hatten. Ja, es ist sowohl Fanservice-Szenen, die halt nur zum Fanservice sind, aber auch wirklich peinliche Szenen, wo du dir dann denkst, okay. Ja. Weil bei Killer Kill habe ich mich wirklich fremdbeschämt, weil ich wusste, dass es einfach sowas ist. Ja. Aber gut, wir sollten nicht so viel über Anime reden. Ich glaube, dass viele Leute also, keine Anime hier zuhören. Man kann ja mal auch mal schweifen, ne? Aber würde ich sagen. Wer Fanservice haben will, muss nur in diese Banknummer sein Geld schicken, dann kriegt er auch Fanservice von Tom. Nein, das ist viel zu teuer. Würde ich nicht empfehlen. So, dann mache ich mal weiter. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Nachdem Rocket League ja einen neuen Modi bekommen hat, namens Dropshot, ist kurz danach, jeder, der spielen wollte, ich glaube zwei Tage nach, so ein bisschen ins Leere gelaufen, wirklich zu spielen. Zum einen, weil das Matchmaking mal gar nicht funktioniert hat oder man extrem lange warten muss. Oder wie es dann auch im schlimmsten Fall war, ich glaube, Ende letzter Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sind die Server abgeschmiert? Ja, könnte passen, Ende letzter Woche. Ich glaube, am 28. März. Sind die Server von Rocket League abgeschmiert oder hatten große Probleme? Jetzt haben die Entwickler ein Statement rausgegeben mit der Argumentation, ja, dass die Server sind abgeschmiert, weil sie eine zu große Spielerbase haben, die gleichzeitig auf das Spiel zugreifen wollten. Wo ich sagen muss, das ist, glaube ich, die armseligste Ausrede, die man als Entwickler haben kann. Man kalkuliert ja in gewisser Weise mit einer Anzahl von Spielern, und wenn man dann nicht in der Lage ist, einen Server aufrechtzuerhalten oder einen Server so zu stellen, dass er mit der Größe hinkommt, ist das schon ja sehr, sehr bitter, meiner Meinung nach, wenn man nicht fähig ist, diesen dann für eine gewisse Auslastung hinzustellen. Du musst ja bedenken, es ist einerseits eine Indie-Firma, die, also so groß sind die nicht, und andererseits ist es ja bisher immer so gewesen, dass die Leute sich immer zu verschiedenen Zeitpunkten eingeloggt haben. Es war nicht so viel Betrieb. Und dann halt plötzlich dieses Update, wo alle plötzlich drauf wollten. Und da ist schon verständlich, wenn die Logon-Server dann so ein bisschen, nee, nein, das ist zu viel, nee, kein Bock mehr, gar nicht. Und dann, ja. Ja, aber es ist ja auch ein Zeitraum nach dem Update gewesen, also wo man sagt, okay, jetzt ist die erste Welle wirklich abgeklungen. Und da sind ja auch die Probleme aufgetreten. Und gerade auch mit den Nutzern von der PlayStation, die hatten da Probleme, was das Connecten anging. Wo ich mir dann frage, na, also irgendwo in einer gewissen Weise muss ich einen Server dann schon auf eine Stufe bringen, um das hinzukriegen. Selbst der Besitzer Hackwood hat sich dazu geäußert, sagte, das ist absolut inakzeptabel, dass unsere Serverleistung gar nicht stimmt. Die wollen auch alle freien Ressourcen, die sie jetzt haben, wirklich in die Kapazität der Performance für Psynet und für die Quality einsetzen, um dann halt sowas auch zu vermeiden. Sagen können sie immer viel, keine Frage. Was sie da wirklich dann umsetzen oder wie groß dann die Ressourcen tatsächlich sind, von denen er gesprochen hat, müssen wir tatsächlich abwarten. Aber klar, ich gebe dir recht, in dem Moment, wo halt das neue Spielmodi gekommen ist, war halt ein großer Andrang auf das Spiel. Aber wie gesagt, es war auch kurz danach, nachdem die erste Welle wirklich abgeklungen war, extreme Probleme. Mittlerweile läuft der Server wieder einigermaßen. Man hofft, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Aber natürlich ist man davon nicht ganz verschont, dass sowas nochmal wieder passiert. Mhm. Test, hört ihr mich? Ja. Okay. Gut. Okay. Da gibt es jetzt vielleicht auch nochmal nachzulegen, was Rocket League oder was die Rocket League Entwickler gemacht haben. Die haben jetzt kostenlose Testwochenenden auf der Xbox eingerichtet. Warum nur auf der Xbox, ist mir ein Rätsel, weil es hat ja nicht nur die Xbox-Spieler, sondern auch die PlayStation und die PC-Spieler betroffen. Finde ich ein bisschen gemeint tatsächlich. Also, ich glaube nicht, dass das was mit den Spielern, also mit dem Serverdown-Zeiten zu tun hat. Denn naja, die Spieler an sich haben ja nicht wirklich was davon. Naja, Testwochenende, ja, kostenlose schon, finde ich. Ja, aber also, du musst bedenken, wer das Spiel nicht hat, hat sowieso nichts von dem von den Serverdown-Zeiten. Ja, aber seit den Ausfällen im Februar sind die Testwochenenden halt reingekommen für die Xbox. Ja. Ich weiß nicht, also ich fände es, die Einstellung nur auf die Xbox zu gehen, fände ich ein bisschen schade, weil es gibt halt auch genug Gamer vom PC und von der PlayStation, auch vielleicht die noch nicht gespielt haben und deswegen angeworben wurden, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise, dass man die dann quasi vernachlässigt und sagt, ja, Pech gehabt, ihr spielt eine andere Konsole, ihr müsst halt was kaufen. Finde ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Also da hätte ich mir schon gewünscht, ob das dann wieder an der Firma liegt oder nicht, vielleicht an Microsoft. Naja. Naja, also, was heißt an Microsoft, ne? Wenn es auch für Xbox kommt, müsste es auch für den PC kommen. Also weil... Sony. Ja, am PC ja nicht, weil es auf Steam ist. Das ist ja wieder Valve, das ist eine ganz andere Firma. Aber Valve hat ja auch immer wieder mal für alle möglichen Spiele gratis Wochenenden. Also es ist schwer von außen zu sehen. Vielleicht liegt es daran, dass an der Xbox weniger Spieler da sind und deswegen die Playerbase schwerer zu erhalten ist und deswegen das gemacht wird. Das wäre sogar tatsächlich verständlich. Mhm. Denn ja, ich fände es nicht schön, auch wenn ich nicht Xbox spiele. Wäre auch scheiße für die Xbox-Spieler, wenn sie dann nicht genug Spiele haben, um da ordentlich spielen zu können. Naja. Und das war wirklich so alles, was man aktuell entnehmen konnte aus dem Problem. Ja, und das ist da wirklich nichts, was zu erzählen. Würde ich sagen, mache ich weiter, ne? Mhm. Call of Duty. World War 2. Das scheinbar kommende Call of Duty mit dem voll kreativen Namen wurde jetzt bestätigt. Das, oder nicht bestätigt von Activision, aber der Brancheninsider Shinobi 602, der bereits bekannt ist für Leaks, die sehr genau sind oder sich bewahrheitet haben, hat gesagt, er hat zwar nie die Artworks gesehen, also diese ganzen Steelbooks und so, die man sehen konnte. Aber das Setting stimmt. Also es ist Zweiter Weltkrieg. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, es könnte ein Zweiter Weltkrieg-Shooter werden. Ich bin gespannt, immer noch gespannt, was sie da machen, aber ja, es geht zurück in die Vergangenheit, wie sich die ganzen Call of Duty-Spieler das gewünscht haben. Und das war's dann eigentlich mit den News, ne? Wir sind durch. Mhm. Leider ist Chris immer noch nicht aufgetaucht. Und zum Glück konnte Lerner noch bleiben. Ja. Ich werde vielleicht sogar schaffen, durch diese Sitzung länger bleiben zu können. Sehr schön. Ich weiß nicht. Über was wollt ihr reden? Gute Frage, nächste Frage. Ansonsten fange ich mal an, denn ich habe mir letztens was angesehen, nämlich Robo Recon. Das ist ein VR-Spiel und Junge, das sieht eigentlich saugut aus. Es gibt nur ein Problem, ich habe leider keine Oculus Rift. Es hat tatsächlich sogar eine Story, es ist jetzt einfach nicht so. Es ist an sich das typische VR-Spiel, wo du an einer Stelle stehst und dann die Feinde auf dich zukommen. Aber es sieht halt wirklich interessant aus, wenn man sich das anguckt. Das ist sehr flashig. Und scheint auch anscheinend das so, als würde es Spaß machen. Aber die Story an sich ist halt, es ist halt so eine Zukunftswelt, so eine Art Utopie, wo halt Roboter den Menschen halt helfen. Nur irgendwie sind die jetzt total verrückt geworden, die Roboter, und laufen kommt dann. Aber du bist dann halt da und sollst sie halt dann, wie der Name sagt, Recall halt zurückrufen. Nur halt mit Waffengewalt. Mit Pistolen, Schrotflinten, allem, was du halt so hast. Und, wie man in den Trailern schon sehen kann, lassen die Roboter tatsächlich hin und wieder mal Sprüche ab. Wie wenn du zum Beispiel einen hochschmeißt von denen und dann diesen von unten abschießt, bis er halt immer weiter hochfliegt, kommen dann so Sprüche wie: Ich kann den Himmel sehen! Und, es sieht interessant aus. Ich würde es auch gerne mal spielen. Aber ich habe halt keine Oculus Rift. Also ich habe an sich keine VR-Brille, aber ja. Das ist wieder so ein Spiel, weil das würde ich auch ohne VR spielen, und das gibt es leider nicht ohne VR. Und da ist man dann so ein bisschen. Ja, wenn die VR so ein bisschen billiger sein würde, dann würde ich es mir ja sofort holen, aber die ist einfach noch zu teuer. Das hatten wir auch schon, sind wir beim letzten Mal ja großzügig angesprochen haben, das ist ja beim letzten Mal. Ja. Für so gewisse Spiele, ich hatte jetzt auch gelesen gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal so erwähnt hatte, kann man Live-Fußballspiel oder Spiele oder andere Sportarten, die im Stadion stattfinden, in der VR betrachten. Da richten sie quasi derzeit Kamerasäulen, sag ich mal, auf. Ist wie, als wenn so ein Google Street View Auto da durch die Gegend fährt. So ungefähr sieht das dann auch aus, wenn die so ein Kamera Ständer da steht und Ja, du hast Ständer gesagt. Ja, ich weiß. Ich deswegen, mal gucken, es wo reicht, das richtig ist. Es reicht. Ist ja nicht so, als hätten wir konstant Latten, bitte. Naja, deine Aussprache gerade war auch gut, ne? Habe ich hier gerade mal reingeschrieben. Das aber reicht noch lange nicht. Aber ich meine, Robo Recall ist wieder eins dieser Spiele. Ja. Es sieht geil aus und ich denke mir so, das will ich total spielen. Aber ja, es ist halt diese 400 Euro oder 600 Euro Barriere davor, die sich VR nennt. Ich kann dich absolut nachvollziehen. Ja. Dementsprechend, ich meine, die Grafik sieht geil aus. Das ja, schon schlecht ist es nicht, keine Frage. Ja. Also, ja. Also, ich finde es schade, dass die sich da auch mit den VR-Brillen prügeln müssen. Mit den Spielen. Das ist wieder so ein bisschen, als hätte man wie was bei den Konsolen halt Exklusivtitel. Und ich werde mir jetzt nicht wirklich eine andere VR-Brille kaufen, nur weil da ein Spiel ist, was mich interessiert. Ich werde mir jetzt nicht wirklich für 400 bis 600 Euro eine Oculus Rift kaufen. Um dir dann nochmal eine Hive zu kaufen. Nur wegen dem Spiel, wenn ich mir genauso gut eine Vive leisten kann, wo ich dann andere Spiele habe, die ich eher spielen will. Da habe ich ja mehr Spiele, die ich spielen kann oder will. Und dementsprechend, ja. Ich glaube auch technisch mäßig ist die Vive oder Hive ja, besser. Ja, die Vive ist besser. Aber sie kostet halt auch mehr. Ja, leider. Und da würde ich zum Beispiel sagen, dann kaufe ich mir lieber die Vive und verzichte auf Robo Recall. Aber ich bin persönlich auch der Meinung, wahrscheinlich wird, ich meine, es gibt ein Modding-Kit, es gibt auch, soll auch Mods geben für Robo Recall. Und mich würde es nicht wundern, wenn dann irgendeiner auf die Idee kommt, dafür einen Mod rauszubringen, dass du das mit der Vive spielen kannst und nicht die Oculus Rift dafür brauchst. Ich kann mal gerade gucken, ob es das auch für HTC Vive spielbar ist oder gibt. Ja, wie ich gerade eben gesagt habe, steht es ja auch schon Robo Recall nun auf HTC Vive spielbar mit Mod. Ja. Weil ich der rührig bin. Ja. Es ist über die Unreal Engine wird es gemacht, dass man dann das halt mit der Unreal Engine und den Steam VR Verbindung macht. Also ich bin nicht wirklich Modder, deswegen kann ich ja schlecht erklären. Also ja. Anfangs war es so, dass man nur mit der Oculus Rift spielen konnte, auch wenn man das Spiel schon gekauft hatte, weil sie Hardware-Checks gemacht haben, welche VR-Brille du nutzt, aber das haben sie inzwischen auch entfernt. Also, ja, man kann es auf der Vive spielen, also dann ist auch das nicht, aber ich meine, auch eine Vive ist zu teuer. Also habe ich jetzt nicht wirklich Geld für. Aber ich würde es jedenfalls spielen, wenn das Spiel auch so, oder wenn ich mir irgendwann eine Vive leisten kann, würde ich jedenfalls spielen. Dem stimme ich zu. Mhm. Ich weiß nicht, haben wir sonst noch Themen? Nö. Ich gucke gerade so durch unsere Themen durch, die sich keiner hier geschnappt hat. Ja, ich sehe gerade wieder ein VR-Spiel, Storm VR. Scheint wie der Name sagt, darüber zu handeln, dass man halt in einem Schneesturm sich... Tja, jetzt habe ich gerade ein Video angehabt, deswegen habe ich kurz aufgehört zu reden. Aber scheint, dass man sich in einem Schneesturm oder einem Blizzard durch die Gegend bewegt und dann halt zum Beispiel versucht, Schutz zu finden. Trifft man da noch auf Diablo? Alter. Nein, man trifft nicht auf Diablo, aber es wird als Wetter-Survival-Spiel beschrieben. Sieht auch ganz interessant aus. Lässt sich hingegen aber auch auf sowohl der HTC Vive als auch auf der Oculus Rift spielen. Ja. Chris ist leider nicht aufgetaucht bisher. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, jetzt bin ich zu spät, jetzt komme ich gar nicht, weil es uns stören würde. Nee, jetzt kann also, das kann ich mir vorstellen. Ne? Können wir mal gucken. Aber eigentlich sind wir sogar tatsächlich zum Großteil durch, ne? Ja, und das, da war dann Nils weg. Ja, da hat Nils sich gerade kurz verabschiedet. Tschüss, Nils. Ja, der hat jetzt nicht Tschüss gesagt. Das finde ich aber gar nicht nett. Was nennt man unhöflich? Unhöflich, Nils. Jetzt können wir über ihn lästern, jetzt ist er nicht mehr da. Wir lästern doch nicht. Wir sind doch nicht solche Leute. Nein. An sich ja, ne? Ich meine. Ich glaube, jeder hat mindestens einmal gelästert über jemanden hinter seinem Rücken. Habe ich mal gesagt, wie viel Arbeit Untertitel sein können? Ja, hast du uns schon erzählt. Ja, heute. Welcome back. Eine Stunde für eine halbe Minute. Ah, Nils ist wieder da. Ja, ich war irgendwie gerade, keine Ahnung. Tot. Ja. Oh mein Gott, er ist untot, er ist ein Zombie, tötet ihn! Nein, ich weiß nicht, hattest du das mitbekommen, dass ich dir gesagt habe, dass du ja mal Chris anschreiben kannst? Nö, habe ich nicht bekommen. Kannst du ja mal machen. Ja, er weiß nicht, ob er es schafft. Das hat ich glaube, er schafft es nicht. Mehr, da wir jetzt eh durch sind. Und sich für... Ja, er hat auch nicht wirklich News, er hat eigentlich nur eine Studie, dass Action-Adventures scheinbar das beliebteste Spiele-Genre sind. Das ist auch ein geiles Spiele-Genre. Ja, an sich. Ja. Ist cool, aber spiele ich nicht gerne. 24,5% der Spiele, also der Spieler bzw. der gekauften Spiele sind Action-Adventure-Spiele. 15% sind Arcade-Games. Strategie sind 12,5%. Boah. Ja. Finde schon. Also ja, es ist krass. Aber auch verständlich. Ja, ich glaube, wir sind dann eigentlich durch, ne? Jo. Ich würde sagen, machen wir Schluss hier, machen wir einen Cut und dann würde ich sagen, wünschen wir alle noch einen schönen Tag, ne? Tschüss. Ciao. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.